Erster bezüglich der Fragen in eurem Brief antworte ich, dass es für einen Mann gut ist, wenn er keine Frau berührt. Zweiter, da es jedoch die Gefahr von Unmoral gibt, sollte jedermann seine eigene Frau und jede Frau ihren eigenen Mann haben. Dritter, der Ehemann soll seine Pflichten gegenüber seiner Frau erfüllen, und ebenso soll die Frau ihre Pflichten gegenüber ihrem Mann erfüllen. Vierter, die Frau hat keine alleinige Macht über ihren eigenen Körper, sondern der Mann, und genauso hat der Mann keine alleinige Macht über seinen Körper, sondern die Frau. Fünfter, entzieht euch einander nicht, außer ihr vereinbart es für eine kurze Zeit, damit ihr euch ungestört dem Gebet widmen könnt. Danach sollt ihr wieder zusammenkommen, damit der Satan euch nicht wegen eurer mangelnden Selbstbeherrschung in Versuchung führt. Sechster, was ich hier sage, ist jedoch eine Erlaubnis und kein strenges Gebot, das ihr unbedingt befolgen müsst. Siebter, eigentlich wünschte ich, dass alle Menschen so wären wie ich, aber jeder hat von Gott seine eigene Gabe erhalten, der eine so und der andere so. Achter, den Unverheirateten und den Witwen sage ich, dass es gut für sie ist, wenn sie allein bleiben, genau wie ich es bin. Neunter, wenn sie sich aber nicht beherrschen können, sollen sie heiraten, denn es ist besser zu heiraten, als vor Verlangen zu brennen. Zehnter, den Verheirateten befehle nicht ich, sondern der Herr, dass eine Frau sich nicht von ihrem Mann trennen darf. Elften, falls sie sich aber doch trennt, soll sie entweder unverheiratet bleiben oder sich wieder mit ihrem Mann versöhnen, auch der Mann darf seine Frau nicht verlassen. Zwölfter, den anderen sage ich, nicht der Herr, wenn ein Bruder eine ungläubige Frau hat und diese bereit ist, bei ihm zu bleiben, dann soll er sie nicht wegschicken. Dreizehnter, ebenso soll eine Frau ihren ungläubigen Mann nicht verlassen, wenn er damit einverstanden ist, weiterhin mit ihr zusammenzuleben. Vierzehnter, denn der ungläubige Mann gehört durch seine Frau zu Gott, und die ungläubige Frau gehört durch den gläubigen Bruder zu Gott, weil sonst eure Kinder unrein wären, obwohl sie doch heilig sind. Fünfzehnter, wenn der ungläubige Partner sich jedoch trennen will, dann soll er das tun, denn in solchen Fällen ist der Bruder oder die Schwester nicht gebunden, da Gott uns zum Frieden berufen hat. Sechzehnter, woher weißt du denn, Frau, ob du deinen Mann retten wirst, oder woher weißt du, Mann, ob du deine Frau retten wirst? Siebzehnter, jeder soll so leben, wie der Herr es ihm zugeteilt hat und wie Gott ihn berufen hat, und diese Regel ordne ich in allen Gemeinden an. Achtzehnter, wurde jemand berufen, als er bereits beschnitten war, soll er es nicht ändern, wurde jemand unbeschnitten berufen, soll er sich nicht beschneiden lassen. Neunzehnter, es ist nicht wichtig, ob man beschnitten ist oder nicht, sondern es kommt nur darauf an, die Gebote Gottes zu halten. Zwanzigster, jeder Mensch sollte in dem Stand bleiben, in dem er war, als Gott ihn berufen hat. 21. Wurdest du als Sklave berufen, dann lass dich davon nicht beunruhigen, aber wenn du die Möglichkeit hast, frei zu werden, dann nutze sie lieber. 22. Wer als Sklave im Herrn berufen wurde, ist ein Freigelassener des Herrn, und wer als Freier berufen wurde, ist ein Sklave von Christus. 23. Ihr seid zu einem hohen Preis erkauft worden, deshalb macht euch nicht zu Sklaven von Menschen. 24. Brüder, jeder soll vor Gott in dem Stand bleiben, in dem er berufen wurde. 25. Was die Unverheirateten betrifft, habe ich kein direktes Gebot vom Herrn, aber ich sage meine Meinung als jemand, dem der Herr in seiner Barmherzigkeit Vertrauen geschenkt hat. 26. Wegen der gegenwärtigen Not glaube ich, dass es gut für einen Menschen ist, so zu bleiben, wie er ist. 27. Wenn du an eine Frau gebunden bist, dann suche keine Trennung, wenn du aber keine Frau hast, dann suche auch keine. 28. Wenn du jedoch heiratest, sündigst du nicht, und auch eine junge Frau sündigt nicht, wenn sie heiratet, allerdings werden solche Leute irdische Sorgen haben, die ich euch gerne ersparen möchte. 29. Ich sage euch aber, Brüder, dass die Zeit kurz ist, so dass in Zukunft auch die Verheirateten so leben sollten, als wären sie nicht gebunden. 30. Die Weinenden sollen so sein, als ob sie nicht weinten, die Fröhlichen, als ob sie sich nicht freuten, und die Käufer, als ob sie nichts besessen. 31. Wer mit der Welt zu tun hat, sollte sich nicht von ihr beherrschen lassen, denn die Welt in ihrer jetzigen Form wird vergehen. 32. Ich möchte, dass ihr ohne Sorgen seid, denn der Unverheiratete kümmert sich um die Angelegenheiten des Herrn und möchte ihm gefallen. 33. Wer aber verheiratet ist, sorgt sich um die Dinge dieser Welt, weil er seiner Frau gefallen möchte, und ist deshalb innerlich geteilt. 34. Es gibt auch einen Unterschied zwischen der Ehefrau und der unverheirateten Frau, denn die Unverheiratete sorgt sich um die Dinge des Herrn, während die Verheiratete sich um die Welt sorgt, um ihrem Mann zu gefallen. 35. Das sage ich zu eurem eigenen Vorteil und nicht, um euch einzuschränken, sondern damit ihr ein ordentliches Leben führt und dem Herrn ohne Ablenkung dienen könnt. 36. Wenn jemand glaubt, er handle gegenüber seiner Verlobten Unrecht, weil sie älter wird und er heiraten möchte, dann soll er tun, was er will, es ist keine Sünde, sie sollen heiraten. 37. Wer aber in seinem Herzen fest entschlossen ist und keinen Zwang spürt, sondern über seinen eigenen Willen frei entscheiden kann, handelt richtig, wenn er nicht heiratet. 38. Also handelt derjenige gut, der heiratet, aber wer nicht heiratet, handelt in dieser Situation noch besser. 39. Eine Frau ist so lange an ihren Mann gebunden, wie er lebt, wenn er aber stirbt, ist sie frei, wen sie will zu heiraten, solange es im Herrn geschieht. 40. Nach meiner Meinung ist sie jedoch glücklicher, wenn sie unverheiratet bleibt, und ich denke, dass auch ich den Geist Gottes habe.